die AK, lad die Tommy Gun nach. Ich brauch kein Bodyguard, ich brauch kein Bodyguard. Gib mir die AK, lad die Tommy Gun nach. Ich brauch kein Bodyguard, ich brauch kein Bodyguard. Gib mir die AK, lad die Tommy Gun nach. Ich brauch kein Bodyguard, ich brauch kein Bodyguard. Gib mir die AK, lad die Tommy Gun nach. Ich brauch kein Bodyguard, ich brauch kein Bodyguard. Ich brauch kein Bodyguard, nein. Amerikanische Verhältnisse, wenn du mich fragst, ja. Hab kein Waffenschein, aber jede Gun ist scharf. Selbstschussanlage vor der Tür, bra. Mach die Knarre, gib mir den Revolver, ich dreh völlig auf. Flieg mit meiner Fam, Digga, ich brauch keine Gang. Ich komm alleine zu dir nach Haus und puste dir die Lichter aus. Ja, ja, der Sardine ist schussbereit. Das hier endet tödlich, tödlich, wenn du mich vergleichst. Digga, ich reiß, ja, ja. Digga, die Kugel, sie streift nicht ein, sie trifft immer mitten ja ins Gesicht, ja. Digga, ich bin für die Straße der Henker und Richter, ja. Immer noch Dichter und Denker, die Kugel, sie ist perfekt gelenkt, ja. Und wenn ich will, macht sie nur bam, bam, bam, bam. Bam, bam, bam, bam. Gib mir die AK, lad die Tommy Gun nach. Ich brauch kein Bodyguard, ich brauch kein Bodyguard. Gib mir die AK, lad die Tommy Gun nach. Ich brauch kein Bodyguard, ich brauch kein Bodyguard. Gib mir die AK, lad die Tommy Gun nach. Ich brauch kein Bodyguard, ich brauch kein Bodyguard. Gib mir die AK, lad die Tommy Gun nach. Ich brauch kein Bodyguard, ich brauch kein Bodyguard. Amerikanische Verhältnisse, wenn du mich fragst, ja. Ich hab keinen Waffenschein, nein, leider nicht. Zu viele Vorstrafen, trotzdem lass ich die Gun durch das Dorf jagen. Boom. Komm mal vorbei in dein Viertel, schick mir deine ganze Bande. Ich lade nach und schon wird sie misshandelt, so wie eine Schlampe. Wer will hier Action? Wer will hier Stress? Gib mir die AK, gib mir die Pumpgun. Und intensive dein Kopf, du dreckiger Pantbam. Ja, einfach ganz locker, ja, ja. Voll mein Tee Geschosse, Magnum Munition auf den Hurensohn, der Rückstoß ist mies. Wenn ich will, ja, hab ich mir nen Panzer geleast. Ja, das geht einfach so, ja. Wohl zwar in Deutschland und denke, ich lebe in Texas, du Ho. Aha. Gib mir die AK, lad die Tommy Gun nach. Ich brauch kein Bodyguard, ich brauch kein Bodyguard. Gib mir die AK, lad die Tommy Gun nach. Ich brauch kein Bodyguard, ich brauch kein Bodyguard. Gib mir die AK, lad die Tommy Gun nach. Ich brauch kein Bodyguard, ich brauch kein Bodyguard. Gib mir die AK, lad die Tommy Gun nach. Ich brauch kein Bodyguard, ich brauch kein Bodyguard.